Gute Pflege, aber bitte günstig. Eines der Megathemen in der Arbeitsmarktpolitik dieses Jahrzehnts ist der Pflegenotstand. In Deutschland leben heute 3,4 Millionen alte Menschen, die sich nicht allein versorgen können. Dazu liegen fast 19 Millionen Patienten in den Krankenhäusern. Das Land bräuchte laut einer Auskunft der Bundesregierung von 2018 mindestens 35.000 zusätzliche Fach- und Hilfspfleger, um sie alle zu versorgen. Weil die Menschen in Deutschland aber in rasantem Tempo immer älter werden, könnte die Lücke in 15 Jahren 10-mal so groß sein, wenn sich die Politik jetzt nicht etwas wirklich Gutes einfallen lässt. Wie sich dieses Loch stopfen ließe, darüber zerbrechen sich mittlerweile ganze Abteilungen in drei Bundesministerien die Köpfe. Im Arbeits-, im Gesundheits- und im Familienministerium. Dort arbeitet man unter Hochdruck daran, mehr junge Leute in den Pflegeberuf zu locken. Und weil man weiß, dass diese Bemühungen nicht reichen werden, arbeitet man zusätzlich daran, Pfleger aus anderen Ländern anzuwerben und auf diese Weise die Lücke aufzufüllen. Man fragt sich unweigerlich, wenn doch Pflegekräfte so händeringend gesucht werden, warum werden sie dann einfach nicht besser bezahlt und warum arbeiten sie zu teils derart hanebüchenden Bedingungen? Fangen wir bei jenen an, die direkt bei der öffentlichen Hand angestellt sind. Den Krankenpflegekräften in Unikliniken und kommunalen Krankenhäusern. In Köln, Düsseldorf, Essen, Bonn und Aachen streikten Anfang 2019 die Pfleger der Unikliniken für mehr Lohn. In Köln etwa mussten einen Tag lang 3/4 aller geplanten Operationen ausfallen, weil die Pfleger und auch andere Angestellte der Kliniken sich nicht länger mit den Arbeitsbedingungen und Löhnen abspeisen lassen wollten, die sie dort bekommen. Ein Beispiel dafür, wie prekär an Unikliniken zum Teil gearbeitet wird, brachte das ZDF-Magazin Zoom in einer Doku über zeitlich begrenzte Anstellungen im öffentlichen Dienst. Es ging dort um den Fall von Michaela Busch, ausgebildete Fachpflegerin, die am Uniklinikum Erlangen nur befristet angestellt wurde. Es fühlte sich an wie ein Schlag in die Magengrube, als ich diesen befristeten Vertrag bekam, sagte Busch. Nur dank einer Elternbürgschaft, erzählte sie dem Fernsehteam, habe sie überhaupt einen Mietvertrag für ihre Wohnung bekommen. Das Recherchezentrum Korrektiv hat im Jahr 2018 herauszufinden versucht, wie häufig öffentliche Krankenhäuser ihre Pflegerinnen und Pfleger nur befristet anstellen. Ohne Erfolg. Die Abfrage der Kollegen ergab, dass die zuständigen öffentlichen Stellen darüber selbst gar keinen Überblick besitzen. Angesichts des Pflegenotstands klingt eine solche Befristungspolitik jedenfalls geradezu skurril. Doch nicht nur im öffentlichen Dienst arbeiten Alten- und Krankenpfleger teilweise zu fragwürdigen Bedingungen, die ihrer gesellschaftlichen Bedeutung alles andere als gerecht werden. Auch bei privaten, kirchlichen oder frei gemeinnützigen Arbeitgebern sieht es nicht unbedingt besser aus. Um sicherzustellen, dass gerade Altenpfleger überhaupt mehr als den Mindestlohn verdienen, führte die Bundesregierung 2010 einen sogenannten Pflegemindestlohn ein, der allerdings derzeit bei gerade mal 11,05 Euro im Westen und 10,55 Euro im Osten liegt und damit nur einen Hauch höher als der allgemeine Mindestlohn von 9,19 Euro pro Stunde. Zwar gibt es einen Tariflohn für die Pflege, er liegt derzeit bei rund 18 Euro. Doch ähnlich wie im Einzelhandel zahlen auch in der Pflegebranche nur wenige Arbeitgeber nach diesem Tarif. Ich habe die Betreiber des Internetvergleichsportals gehalt.de gebeten, mir für dieses Buch zusammenzustellen, was ein Altenpfleger in Deutschland im Durchschnitt verdient. Das Ergebnis: Der Medianwert, also das häufigste Einkommen, liegt bei 29.929 Euro brutto im Jahr. Also 2.494 Euro monatlich für eine Vollzeitstelle. Das ist immerhin mehr als im Einzelhandel. Dort verdient laut derselben Auswertung eine Fachkraft aktuell 2.300 Euro brutto pro Monat. Aber gemessen an dem, was die Pfleger leisten, ist es nicht gerade viel. Besonders wenig lässt sich in der ambulanten Altenpflege verdienen. Dort erhält eine Pflegerin oder ein Pfleger im Schnitt knapp 2000 Euro brutto und hat damit am Monatsende gut 900 Euro weniger auf dem Konto als eine Berufskollegin, die in einem Altenheim arbeitet. Wohlgemerkt, die Rede ist von examinierten Fachkräften, die eine dreijährige Ausbildung hinter sich haben und oft viele Jahre an Erfahrung. Die vielen Pflegehilfskräfte und Angelernten auf diesem Sektor verdienen deutlich weniger. Dabei ist ambulante Pflege in vielen Fällen ein Knochenjob. Die Pflegerinnen sind den ganzen Tag auf Achse, unterwegs von einem Patienten zum nächsten. Thrombosestrümpfe anziehen hier, waschen und ankleiden beim nächsten, Blutdruck messen beim übernächsten Patienten und zwischendrin immer wieder Treppen hoch, Treppen runter, ins Auto und durch den Berufsverkehr, zwischendrin alle paar Minuten der bange Blick auf die Uhr. Bin ich gut in der Zeit? Habe ich alles dokumentiert? Die Tatsache, dass in der ambulanten Pflege noch weniger verdient wird als in den Heimen, führt dazu, dass viele abwandern. Davor warnt zumindest der Verband der ambulanten Pflegedienstbetreiber BPA. Wenn es so weitergehe, drohe ein heftiger Versorgungsnotstand. Schon 2016 rechnete damals das Institut für angewandte Pflegeforschung aus, fehlten dann allein in der ambulanten Pflege 37.200 Kräfte. BPA-Geschäftsführer Bernd Tews sagte Anfang 2019, die Situation dürfte sich seither eher deutlich verschlechtert haben und die Personallücke größer geworden sein. Tatsächlich finden schon heute häufiger Pflegebedürftige oder ihre Angehörigen keinen Pflegedienst mehr, der sie versorgen oder bei der Pflege unterstützen kann, einfach weil die Fachleute dafür nicht zu bekommen seien. Eine solche Familie, die des 12-jährigen, schwerbehinderten Adrian Fels, erzählte meinem Kollegen Jörg Göbel vom ZDF-Magazin Frontal 21, mit dem ich häufiger gemeinsam recherchiere, ihre Geschichte. Adrian kann nur dank einer Kanüle im Hals und eines Beatmungsgeräts überleben, das rund um die Uhr überprüft werden muss. Jemand muss ständig auf ihn aufpassen. Weil aber der alte Pflegedienst die Versorgung nicht mehr gewährleisten konnte, macht das zurzeit seine Mutter, ohne professionelle Hilfe. Zu diesem Zeitpunkt suchte die Familie seit 3 Monaten vergeblich nach einem neuen Pflegedienst. Ein unhaltbarer Zustand. Das Einkommen einer Pflegekraft ist erstaunlich niedrig dafür, dass die Pfleger so händeringend gesucht werden. In einer Marktwirtschaft, wie ich als Volkswirtschaftswissenschaftlerin weiß, bringt doch normalerweise der Preis, in diesem Fall also der Arbeitslohn, den Markt ins Gleichgewicht. Wenn ein Gut besonders knapp ist, die Nachfrage also überhängt, heben in der Theorie die Unternehmen den Arbeitslohn an und alles pendelt sich automatisch wieder ein. Doch in der Pflege funktioniert diese Theorie leider nicht. Hier ist die Nachfrage nach den Fachkräften von der Entwicklung ihrer Arbeitslöhne weitgehend entkoppelt. Warum nur werden dann in dieser Branche und auch in anderen sozialen Branchen Erzieherinnen, Sozialpädagoginnen und so weiter so niedrige Gehälter gezahlt, dass es in der Konsequenz viel zu wenig Fachkräfte gibt? Und das, obwohl dieser Beruf so wichtig für die Gesellschaft ist. Die Erklärung liegt im System. Nicht die einzelnen Pflegedienste bestimmen frei darüber, was sie ihren Mitarbeitern bezahlen möchten und damit auch, wie viel Geld die Pflegebedürftigen für diese Leistung bezahlen müssen. Stattdessen regelt, wie immer im Gesundheits- und Pflegewesen, eine Dreieckskonstruktion den Markt. Der Patient nutzt die Dienstleistung des Pflegedienstes, aber bezahlt wird sie von der Kranken- und Pflegekasse. Die Verantwortlichen bei den Kassen aber versuchen natürlich, so gut es geht, die Ausgaben für die Dienstleistungen der Pflegedienste zu begrenzen. Sie verhandeln mit ihnen Sätze, die die Gemeinschaft der Versicherten möglichst wenig Geld kosten soll. An zu hohen Pflege- und Krankenversicherungsausgaben ist schließlich auch die Politik nicht interessiert. Alles, was dem Steuer- und dem Beitragszahler ans Portemonnaie geht, gilt erst einmal als unattraktiv. Sicher, das hat seine Berechtigung. Gerade in einer Arbeitsmarktlage wie unserer, wo der Einzelne ohnehin schon, vielleicht trotz guter Ausbildung, schlecht verdient und mit den Ausgabensteigerungen am Wohnungsmarkt und anderswo kaum Schritt halten kann, darf die Abgabenlast nicht zu stark steigen. Das ist klar. Eine Zwickmühle. Denn gleichzeitig klagen die Betreiber ambulanter Pflegedienste. Wie bloß sollen sie ihre Leute besser bezahlen, wenn sie doch selbst viel zu wenig Geld von der Kranken- und Pflegekasse für ihre Leistungen bekämen? Die Bundesrepublik versuchte sich zuletzt zumindest an einem Notstopfen. Anfang 2019 trat ein Gesetz in Kraft, das Pflegepersonalstärkungsgesetz, das den Pflegenotstand im Land abmildern sollte. Mit mehr Geld für Krankenhäuser, Pflegeheime und besonders auch für ambulante Pflegedienste. Deren finanzielle Situation sollte sich verbessern, indem ab sofort nicht nur der Einsatz beim Patienten, sondern auch die Fahrzeit zwischendrin vergütet werden sollte. Das Problem, sagen zumindest die Verantwortlichen der Pflegedienste, bisher komme dieses zusätzliche Geld bei den Arbeitgebern nicht an. Die Krankenkassen verhandelten ebenso unerbittlich wie zuvor. Und deshalb können sie es auch nicht in Form von Gehaltserhöhungen an ihre Angestellten weitergeben. Und noch etwas bremst die Gehaltsentwicklung in der Pflege aus. Die Pfleger sind vergleichsweise schlecht organisiert. Sie streiken zu wenig. Zwar gibt es den Berufsverband der Pflegeberufe, zwar machen sich viele mittlerweile bei Twitter und in anderen Netzwerken Luft, zwar ist die öffentliche Aufmerksamkeit dafür gestiegen, dass wir vor einem riesigen Versorgungsproblem stehen. Doch all das fruchtet bisher viel zu wenig. Ein kleiner Lichtblick: Die tarifgebundenen Unternehmen der Branche haben Anfang Januar die Gehälter um gut 3% erhöht. Arbeitsmarktforscher hoffen nun, dass auch die anderen Arbeitgeber in der Branche nachziehen und ihre Gehälter ebenso hochsetzen, weil sie unter Zugzwang geraten könnten, wenn die Tarifarbeitgeber ihnen durch die höhere Bezahlung Mitarbeiter abspenstig machen. Immerhin scheint nun die Bundesregierung die Aufwertung des Berufes ernst zu nehmen und verspricht inbrünstig, dass die Gehälter demnächst deutlich weiter steigen werden. Einen Schönheitsfehler haben diese Pläne aber. Momentan sind vergleichsweise viele Bundesbürger sozialversicherungspflichtig beschäftigt und zahlen somit in die Sozialsysteme ein, aus deren Geldtöpfen die Pfleger zu großen Teilen bezahlt werden. Kommen demnächst aber die deutlich geburtenschwächeren Jahrgänge in den Arbeitsmarkt, sieht die Situation schon deutlich anders aus. Die Herausforderung bleibt bestehen. Wenn wir einen so wichtigen und zugleich typischen Mittelschichtberuf wie den des Pflegers nicht aufgewertet bekommen, weil wir es uns als Land nicht leisten können oder wollen, schaden wir nicht nur dem Wert der Arbeit, sondern steuern auch auf einen handfesten Versorgungsnotstand im Land zu. Daher muss die Bundesregierung dringend dafür sorgen, dass die Pfleger in den Altenheimen, den Krankenhäusern und den ambulanten Pflegediensten einen großen Gehaltssprung machen. Sie muss die Arbeitgeber davon überzeugen, Tariflöhne zu zahlen. Und gleichzeitig muss sie die Arbeitsbedingungen attraktiver gestalten, zum Beispiel dahingehend, dass Pfleger nicht mehr nur Patienten waschen dürfen und ihnen Essen anreichen, sondern mehr Kompetenzen bekommen. Sie müssen zu Fallmanagern für die Pflegebedürftigen werden, die auf Augenhöhe mit Ärzten über die Bedürfnisse des einzelnen Patienten sprechen dürfen. Klar ist, dass mit einer solchen inhaltlichen Aufwertung des Berufs auch eine aufwendigere Ausbildung einhergehen muss. Nur auf diesem Wege werden sich künftig genügend gute Schulabgänger finden, die sich für den Pflegeberuf interessieren. Zusätzlich, weil selbst all diese Anstrengungen vermutlich nicht reichen werden, muss die Politik ihre Bemühungen verstärken, Pfleger aus anderen Ländern zu holen, sie adäquat für die Pflege in Deutschland weiterbilden und nicht zuletzt dafür sorgen, dass sie sich hier dauerhaft wohlfühlen.